Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Wir sind zurück von der ersten Etappe von der Tour und leben noch. Ne, wo, ich würde sagen, eine Hälfte lebt noch. Ja. Robin Blase hat mir gerade erzählt, er geht die Treppe hoch und fässt sich dann an die Brust, weil er nicht weiß, ob er einen Herzinfarkt hat oder nicht. Das klingt für mich nicht so, das klingt so nach Halbleben. Ja, das ist ein bisschen so. Jawohl, wir sind hier auch im dritten Stock im Büro, das ist ein bisschen schwierig. Ne, ja, dritter Stock, Robin. Und du bist gar nicht so alt wie ich. Ja. Aber ich glaube, aber das habe ich auch gemerkt, wie in den Tagen, wo wir jetzt unterwegs waren, du bist ja so halb Veganer. Und da war es dann ganz schwierig für dich, wenn wir so, ne, weil wir ganz oft nur so on the run essen konnten, habe ich immer beobachten müssen mit so einem tränenden Auge, weil ich dachte mal, der arme Kerl, der tut mir so leid. Vor allem auch in anderen Städten, ja. In Berlin ist das ja noch einfach, aber versuch mal in Leipzig irgendwie am Bahnhof was Veganes zu finden. Und am Leipziger Bahnhof ist Robin dann von Stand zu Stand gelaufen und guckte und guckte und guckte und dann meistens wo uns Pommes. So, und vielleicht ist es auch ein bisschen die Ernährung, Robin, das könnte natürlich auch sein. Vielleicht geht es mir tatsächlich so wie Tanzverbot, da kommen wir gleich zu, das ist eins unserer Themen, wir werden auch gleich die Tour noch mal ausführlich Revue passieren lassen. Alice Weigel, auch ein Thema, die hatte einen riesigen Ausraster diese Woche und es gibt tatsächlich eine sehr, sehr, sehr eklige Story zu einem sehr großen YouTuber, sehr schockierend. Ja, noch so ein paar andere Sachen. Bevor wir aber zum ersten Thema kommen, erstmal Hashtag Werbung, der Sponsor der heutigen Folge. Warte mal, ganz kurz, setz mal nochmal neu an. Da war jetzt irgendwas komisch. Hörst du das Geräusch? Kannst du es hören? Also da ist irgendwas, aber ich glaube, das kriegen wir easy raus. Ich würde jetzt nicht deswegen unterbrechen. Das sind doch wieder Bauarbeiten oder irgendwas um die Ecke. Lass uns einfach, komm. Mach nochmal neu. Ja, Hashtag Werbung, der Sponsor der heutigen Folge. Jetzt höre ich es auch. Also jetzt, das aber warte, guck doch mal raus. Irgendwas ist doch da draußen passiert. Schau mal aus dem Fenster. Und ist doch zum Kotzen jedes Mal. Ach krass. Ey, da brennt's. Hat Montana Black seine Marihuana-Vorräte wieder aufgeraucht oder was? Nee, mach mal keine Witze. Ich glaube, da ist ein richtiges Feuer und da sind mehrere Autos gerade ineinander gefahren. Autounfall? Das ist ein krasser Autounfall. Dann mach wirklich das Fenster zu, nicht, dass hier irgendwelche giftigen Dämpfe noch reinkommen oder so. Das ist ja krass. Hast du gesehen, was passiert ist? Keine Ahnung, es hat einfach Leute ineinander gefahren. Oh, scheiße, ich werde anrufen. Oh, kannst du dein Handy mal in Flugmodus machen? Das muss ich jetzt auch wieder rausschneiden. Hallo? Nicht so schnell. Ich verstehe kein Wort. Bisschen langsamer. Was ist passiert? Geh doch mal irgendwo hin, wo es nicht so laut ist. Ich höre nur Geschrei und Sirenen. Nochmal. Hallo? Hallo? Was ist denn los? Das war meine Mutter. Das absolut wirres Gefasel. Irgendwas von Lichtstrahlen am Himmel und die Leute verstecken sich in der U-Bahn-Station. Lichtstrahlen am Himmel? Ah! Fuck! Oh, scheiße, was war das? Ist alles okay? Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, ist gut? Ich glaube, Konkraft hat uns angegriffen, weil wir ständig über ihn lästern. Oh, David, das ist überhaupt keine Zeit, Witze zu machen. Ist irgendwas explodiert gerade. Boah, läuft die Aufnahme eigentlich noch? Ich glaube, wir haben das alles drauf. Oh Gott, Robin. Siehst du das da vor dem Fenster? Was ist das für ein komisches Ding? Bevor wir zum ersten Thema kommen, erstmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist Fox mit Krieg der Welten. Das ist eine neue TV-Serie, die läuft ab dem 6. November in Doppelfolgen auf dem Sender Fox. Und den kann man unter anderem über Sky, Vodafone, Telekom, Unity Media 1&1 und so weiter empfangen. Oder auch über Streaming-Anbieter kann man die gucken wie Sky Ticket und Magenta TV. Da habt ihr jetzt gedacht, da haben wir euch ganz schön gefoppt. Ne? Habt ihr gedacht, da schießen uns gerade die Aliens aus unseren Stühlen. Aber wir haben uns gedacht, als man mit Krieg der Welten auf uns zukam, das ist doch eine perfekte Gelegenheit, ein bisschen genau das zu machen, was es schon mal gab in den 30ern. Weil ich habe das schon mal gehört, es gab so ein ganz legendäres Hörspiel, das von Orson Welles inszeniert wurde. Genau. Basierend auf dem Buch von H.G. Wells. Und das hat zu einer Massenpanik damals geführt. Genau, das ist so eine Urban Myth so ein bisschen. Aber es gab wohl tatsächlich damals Leute, die in Panik verfallen sind. Ob es wirklich eine Massenpanik war, ist ein bisschen umstritten. Aber damals lief halt im Radio zum ersten Mal so ein Hörspiel, das dann auch mit Musik so ein bisschen unterbrochen war. Ja. Und deswegen haben viele Leute wohl damals gedacht, das sind gerade Nachrichten. Also da, wo gerade Leute über Aliens reden, das ist gerade ein echter Angriff von Aliens. Und falls ihr euch jetzt in euren Atomschutzbunkern versteckt habt, könnt ihr wieder rauskommen. Es ist nichts, es ist tatsächlich nur eine TV-Serie. Und zwar eine, auf die ich mich tatsächlich freue, weil ich die bisherigen Umsetzungen immer spannend fand und bin sehr gespannt, was diese moderne Neuinterpretation jetzt kann. Ja, also ich bin vor allem auch einfach, ich fand es geil, dass wir mal die Gelegenheit hatten, mal so was ganz anderes im Podcast zu machen und das einfach mal auszuprobieren. Und jetzt Ich sehe das große Lästerschwestern-Hörspiel auch schon auf uns zukommen. Ja. Das, wie die drei Fragezeichen. Ja. Wir forschen nach, was Montana Black gerade sagt. Montana Black ist getötet worden. Scooby, hol den Wagen. Aber generell, also auch so Alien-Angriffe oder auch so eine Serie, die Also das ist ja wirklich uralt eigentlich, diese Thematik, weil dieses Buch halt auch einfach fast oder über 100 Jahre alt ist. Und das jetzt noch mal modern zu sehen in einem modernen London und so weiter, da bin ich sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ab dem 6. November könnt ihr da reingucken bei Fox. Ab dem 10. Dezember geht's weiter mit unserer Tour, denn wir haben jetzt in der letzten Woche nur die erste Etappe hinter uns gebracht. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr jetzt, die zuhört, letzte Woche bei uns wart. Es waren über 3000 Leute, glaube ich. Nee. Also insgesamt mit allen Locations sind es, glaube ich, knapp 2600 oder sowas. Aber jetzt in der ersten Etappe waren es dann deswegen also eher mal so 1800. Aber wir haben ungefähr 1800 Leuten die Hand geschüttelt. Ja, ich habe die Zahlen gestern noch mal gesehen. Also insgesamt steht vorne eine 3. Also wenn wir alles ausverkaufen würden, wäre vorne eine 3. Ich schwöre auf alles, Robin. David schwört auf alles. Ich schwöre auf alles, ja. Und wir gucken das nachher nochmal nach. Ist die Zahl ja auch egal. Das sind so Zahlen, die ja eigentlich nur für uns relevant sind. Viel, viel interessanter ist ja das, was man dann vor Ort erlebt. Und das war mal was ganz Neues, diese vor allen Dingen die Mentalitäten zu erleben. Ein paar Leute haben mir sicherlich auf Instagram schon sind mir gefolgt und da habe ich versucht, einen Einblick zu zeigen. Du hast nicht so viel gemacht auf Instagram. Ja, weil du alles schon an Content weggeballert hast, da blieb gar nichts übrig für mich. Ja, ich fand es mal nett, die Leute mitzunehmen, aber die haben ja genauso wie wir das zum ersten Mal auch erlebt, so, weil für uns war das ja auch völlig neu alles. Ja. Und wir haben währenddessen auch viel lernen müssen. Unter anderem, dass wir die Hotels künftig selber buchen. Das war sehr lustig, ja. Wir hatten zwei Städte, wo es gar nicht geklappt hat. Ne, wir hatten die Locations, bei denen wir auftreten, sind quasi die Veranstalter. Das heißt, die organisieren alles und die haben auch die Hotels dann für uns gebucht, in denen wir dann abends übernachten. Und das hat in den ersten zwei Städten sehr gut funktioniert. In der dritten Stadt wurde es dann von der Qualität so ein Level unter. Und in Frankfurt dann, und das haben wir dann nachgucken können, ist dann online nachgeguckt, was man so für Hotels buchen kann. Und es war tatsächlich das zweitbilligste Hotel in ganz Frankfurt, was man buchen kann. Und dementsprechend waren auch die Betten für uns als Leute, die fast 2 Meter groß sind. Was übrigens auch auf der Tour ganz viele Leute zum ersten Mal feststellen durften, dass ich tatsächlich auch ein großer Mann bin. Ja. Alle dachten immer, ich bin irgendwie 2 Köpfe kleiner als du anscheinend. Ja, es sind 2 Zentimeter, die auf dem Ausweis stehen. Genau, aber mit diesem 2 Zentimeter Unterschied haben wir beide nicht in dieses Bett reingepasst. Nee. Und man konnte so ein bisschen den Schimmel von den Fliesen kratzen. Das Geilste bei mir in dem Zimmer war, die Toilette war einfach nicht geputzt und der Toilettensitz hatte so ganz geile gelbe Flecken. Nee, viel besser war ja, ich hatte mich ja zuerst beschwert. Du kamst gerade, ich glaube, du hattest an dem Tag mit Sallys Tortenwelt gedreht. Ja. Und du kamst, das Video ist auch schon online, ne? Das kann man kann sich angucken, wie ich völlig verplant Linserplätzchen backe. So, man kann sich jetzt darüber streiten, wie klug es ist, auf so einer Tour noch zu Sallys Tortenwelt zu fahren, um sich noch mehr zu stressen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber jedenfalls war ich schon im Hotel und hatte dann dir schon geschrieben, ey Robin, das ist die absolute Krätze. Bin dann runter, hab gesagt, ich hätte gerne ein anderes Zimmer, komm da rein, hab mich nur einmal ins Bett gelegt, gemerkt, das ist genau derselbe Schrott. Und bin dann raus, habe gesagt, ich checke aus und suche mir ein neues Zimmer. Dann bist du ins Hotel gefahren. Ja. Meinst du, ich gucke mir das mal an. Die geben dir den Schlüssel, du gehst hoch und kommst in ein Zimmer, in dem du ein Bett vorfindest, das nicht gemacht hat. Genau. Das war das Zimmer, dass sie mir zuerst gegeben hatten. Das haben die dir dann einfach weitergegeben. Genau, ohne zu checken, dass halt da vorher jemand in dem Bett drin lag und noch mal reinzugehen. Ja. Und so hatte ich halt ein ungemachtes Bett im Zimmer. Also es war, und was wir halt gesagt haben, das war der Grund, warum wir auch gegangen sind, weil es hätte man für eine Nacht auch ausgehalten, aber wir waren halt schon wahnsinnig müde. Das muss man nämlich auch dazu sagen, wir sind halt, da wir danach immer noch so eine Stunde, mindestens eine Stunde, also ich glaube in Köln waren es sogar fast eine Stunde 20, Autogramme gegeben haben, Fotos gemacht haben und uns auch unterhalten haben, dann den Gast meistens noch verabschiedet haben, waren wir erst so spät zu Hause, meistens nicht vor halb eins. Und dann hast du dich hingelegt und bei mir fing dann das Gehirn an zu arbeiten, weil wir das erste Mal am Tag ruhig wurden. Und ich habe dann manchmal bis 3 Uhr nicht geschlafen. Die Nacht war mega unruhig und am nächsten Morgen, also es war sehr schön zu sehen, wie wir morgens zum Frühstück immer gekommen sind und Robin, ich sehe, deine Nacht war so schön wie meine Nacht, weil unsere Augenringe sich miteinander unterhalten haben. Also sechs Städte am Stück zu machen, jeden Tag in einer anderen Stadt zu sein und dann eben auch immer bis Mitternacht noch irgendwie und dann tätig zu sein, am nächsten Morgen direkt wieder in den Zug zu steigen, haben wir gemerkt, war vielleicht ein bisschen viel. Das war downright dumm. Ich sag dann auch, wir haben halt auch sehr, sehr vielen Menschen die Hände geschüttelt, was wir auch sehr gerne gemacht haben. Ich habe mich aber dann am Sonntag irgendwie wieder erkältet mit irgendwas. Ja. Und ich hatte ja gerade eine Lungenentzündung, deswegen habe ich am Sonntag, musste ich dann die Autogrammstunde am Sonntag in München leider aussetzen, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass die Lungenentzündung irgendwie wiederkommt. Ich weiß auch gar nicht, wie das angefangen hat mit dem Händeschütteln, weil man will ja dann auch höflich sein und viele wollen ja diese Begrüßung, aber ich hatte eigentlich schon am ersten Tag gesagt, lass uns das so machen wie Hand of Blood, von der sagt zum Beispiel, er macht das immer mit Brofist. Das ist auch eine Höflichkeitsgeste, natürlich nicht ganz so nett wie ein Handschlag, aber du kannst da sicherer sein, dass du nicht krank wirst, so, weil dir natürlich unter 2000 Leuten durchaus einer die Hand geben könnte, der dann eben gerade Grippe hat oder so. Ne? Kann ja passieren, also ohne das jemandem unterstellen zu wollen, aber das ist natürlich auf so einer Tour dann auch so ein gewisses Sicherheitsrisiko. Weil das wir ist ja auch auf der Gamescom immer das Ding, dass die ganzen du YouTuber, wirst immer krank danach. YouTuber, die auf der Gamescom waren, hast halt irgendwie 1000 Leute umarmt und irgendjemand. Flo wurde jedes Jahr krank. Ja. Jedes Jahr ist Flo krank nach Hause gekommen. Aber das war jetzt viel Gemecker, man muss aber auch mal so sagen, also ich gucke besonders gerne auf die Shows in Köln zurück und in auch in Frankfurt, also Köln vor allen Dingen, weil das Publikum, glaube ich, mit am krassesten war, aber ich glaube auch deswegen, weil Rezo halt so eine Rampensau war. Und ich mochte sehr auch Frankfurt, es war so sehr intim, weil das Publikum sehr nah an der Bühne saß, aber auch, weil ich Mai noch nicht kannte. Und es sehr spannend fand, ihr zuzuhören. Ich fand Philipp von Kurz gesagt genauso interessant. Das war auch ein super nettes Gespräch. Das muss man bei allen sagen. Also es war auch mit Klängern total klasse. Den mag ich einfach. Maxim mag ich einfach. Und Finn von Ultralativ ja auch. Sodass die Gäste wirklich eine echte Bereicherung waren. Wir hatten ganz viele Leute vorher geschrieben, warum habt ihr den und den nicht eingeladen? Viele hatten uns auch Leute vorgeschlagen, die ja mehr Reichweite gebracht hätten. Und es gab sogar einige, die sich beschwert hatten, dass wir zu wenig Frauen haben. Aber bei uns beiden war so die Prämisse, wir möchten gerne Leute auf der Bühne haben, die wir entweder kennen oder die auch zumindest einer von uns beiden kennt. Ja, oder die wir zum Podcast, wo wir auch wissen, die passen auch zum Podcast. Also es macht wenig Sinn, Robert Hofmann zum Beispiel, ich weiß, es ist scherzhaft gewesen, aber der hat gesagt, warum habt ihr mich nicht eingeladen? Und ich habe darüber auch tatsächlich nachgedacht, aber Robert, glaube, der könnte zwar lästern, aber ich glaube, der wäre auf so einer Bühne dann anders als ein Klängern, der ja selber einen Podcast hat und selber die ganze Zeit lästert, passt das irgendwie noch mal weniger gut. Es gab viele andere Namen, die uns Leute reingeworfen haben. Robert, entschuldige, das will ich nicht gefragt haben. Aber das war der Grund für viele Gäste. Und das war, viele Leute haben das auch gemocht. Und die Gäste sind vor allen Dingen auch immer geblieben. Also bis auf Mai, die weg musste, weil sie hochschwanger war, hat jeder sich am Ende auch noch zu Fotos irgendwie hingestellt. Ja. Deswegen auch noch mal danke an der Stelle an unsere Gäste. Ja, danke, dass ihr da alle dabei wart. Ich muss auch sagen, das Feedback, das beste Feedback ist immer, du hast das schon ge-Instagrammt, glaube ich. Wir hatten eine Sicherheitskraft in Frankfurt, die ja einfach wirklich nur dafür bezahlt wird, da rumzustehen den ganzen Abend. Ja. Und zweimal, einmal in der Pause und nach der Show, kam der Mann zu uns und meinte so, mega Show, Jungs, super lustig, voll geil. Auch das beste Kompliment ist vor allem die Leute, die wir kannten. Also wir hatten so ein paar Leute wie den Changeman oder auch die Gäste selber. Also auch Rezo sagte das, glaube ich, zu uns. Jeder Gast nach der Pause so, also ich muss sagen, ich bin echt überrascht, Jungs. Das ist ja voll lustig. Ja. Das weiß ich immer nicht, ob das dann immer so halt eine Beleidigung war. Das hätte ich aber nicht erwartet. Naja, ich glaube, die Leute haben unterhaltsam sein. Ich glaube, die Leute haben, ne, im Podcast ist es ja schon nochmal was anderes. Und wir reden ja in der ersten Hälfte, für alle, die nicht da waren, können wir das ja mal sagen, reden wir halt anders. Und wir haben schon diese Präsentation, mit der wir das machen. Das ist schon mehr so eine Stand-Up-Routine gewesen. Als. Und es wurde auch mit jedem Tag mehr Stand-Up. Also in Hamburg hatten die Leute das Glück oder das Pech, die noch die ganz rohe Fassung zu haben, weil wir vorher nicht proben konnten. Und dann ging das auch fast 3 Stunden. Und dann haben wir jeden Tag die Show verbessert. Das fand ich auch, sagtest du selber auch, dass du das eigentlich sehr gut fandest, dass wir jeden Tag Möglichkeit hatten zu verfeinern. Witzigerweise wurde es von Hamburg nach Köln war es so, dass das Programm dann kürzer wurde und besser, weil wir hatten uns dann auch so ein paar Gags gemerkt und hatten gemerkt, okay, wann funktioniert das im Publikum? In Stuttgart, beim dritten Termin war es aber so, ich weiß nicht, ob das Leute, die in Stuttgart waren, mitbekommen haben, dass wir uns vielleicht zu sicher fühlten und dann einige Sachen verhaspelt haben und dann nicht so funktioniert haben. Und so hast du jeden Tag. Aber generell war von Stadt zu Stadt, das fand ich auch wieder faszinierend, manche Gags haben super funktioniert in allen Städten und manche haben halt in einer Stadt mega funktioniert und in der anderen aber gar nicht. Ja. Also oder auch wieder so ein spannend, bisschen. Ja. Oder also auch wie die Leute mitgemacht haben. In München haben sich die Leute gemeldet, bevor sie, auch in Leipzig, bevor sie irgendwie was gesagt haben. Genau, in München haben alle durcheinander gebrüllt, in Köln eigentlich auch. Und es war sehr schön zu sehen, aber dass die Leute irgendwie generell mitgemacht haben. In Stuttgart braucht es eine junge Dame, die uns auch hinterher angeschrieben hat, die irgendwie Lehrerin ist, die, als sie hinterher vor uns stand, merkte ich, dass sie deutlich eine Fahne hatte, weil ich dachte, oh, da hat sich jemand schön einen angeknallt in der Pause. Und dadurch war sie sehr locker, rief die ganze Zeit rein und das hat die anderen wieder angestiftet. Und sie hat sich dann hinterher bei uns entschuldigt und meinte, ah, sorry, dass ich gestört habe. Und wir beide haben gesagt, nee, das war mega. Weil genau das halt dann dazu führt, dass dann mehr Stimmung reinkam. Weil gefühlt hatte sich der Rest nicht so recht getraut. War auch die einzige Stadt, glaube ich, die keinen Ausschank im Raum hatte. Und dadurch konnten die Leute sich die Show nicht schön trinken. Das war der Unterschied. Also ich bin schon sehr gespannt auf Berlin und Wien und dafür alle, die da gefragt haben, wir hatten gestern einen, der gefragt hatte, er war schon in einer der anderen Städte, ob das Programm denn anders sei, denn dann würde er vielleicht noch vorbeikommen. Und ich denke, also Berlin ist schon ausverkauft, also da kann man In Berlin kann er nicht kommen, aber Wien, wenn du hier die Fahrt auf dich nehmen willst, er war in Leipzig, vermute mal nicht. Aber da machen wir definitiv auch anderes Programm, weil es auch von der zeitlichen Nähe gar nicht anders geht. Sonst ist das einfach, also so viel zur Tour. Wir sind ganz stolz, dass es so gut geklappt hat. Danken für jedem Einzelnen, der da war und für das mega Feedback. Wir sind beide müde. Ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal viel Schlaf bis zum nächsten Mal und dann noch mehr Schlaf, bis wir uns das nochmal antun. Aber dafür müssten wir einige Dinge verändern. Jetzt ist aber wieder Zeit, im Podcast zu lästern, und zwar über Tanzverbot. Der hat nämlich keinen Bock mehr auf Fastfood. Nein. Ja, er hat auch so eine Membercard von McDonald's sogar, oder? Genau, und zwar er geht nämlich 3 bis 4 Mal am Tag zu McDonald's und er kann einfach nicht aufhören. Er sitzt in seinem Auto, wohl vor dem McDonald's. In einem Video, was er jetzt gemacht hat. Genau. Und er regt sich da richtig auf. Das Video heißt wirklich Fastfood-Süchtiger 3 bis 4 Mal bei McDonald's am Tag. Er frisst sich wohl bei McDonald's voll und bleibt dann auf dem Parkplatz vor dem McDonald's sitzen, um sich dann die nächste Mahlzeit holen zu können. Hat wohl jetzt auch schon ein paar Mal im Auto geschlafen. Ein Arzt hat ihm wohl schon vor 4 Jahren gesagt, ey Digga, deine Werte, die sind echt, wie kannst du noch stehen? Hat er ey Digga gesagt, Er hat ey Digga gesagt. Er hat dann auch einen Tweet rausgehauen, no joke, mein Herz fühlt sich gerade so an, als wenn es gleich keinen Bock mehr hat. In dem Video erzählt er, dass manchmal, nachdem er sich so 3 McRib hintereinander reindrückt, Alter, dass sein linker Arm taub wird. Was? Ja. Oh, krass. Und manchmal holt er sich auf dem Weg zu McDonald's an der Tanke auf dem Weg dahin zwei Leberkäsbrötchen, die er dann quasi auf dem Weg dahin isst, um sich dann bei McDonald's was zu essen zu hören. Es ist alles richtig schlimm. Er begründet das so damit, dass er sagt, er wohnt halt nicht mehr bei seiner Mutter. Und jetzt reguliert sie nicht mehr sein Leben. Jetzt hat er niemanden mehr, der ihn reguliert und ihm gesunde Sachen oder irgendwie eine ausgewogene Mahlzeit füttert. Und außerdem ist ihm seine Lebenszeit zu wichtig, um 2 Stunden in der Küche mit 57 Lebensmittelbestandteilen zu stehen. Du, ich kann ihn da das voll ist, nachvollziehen. Das ist David Hein. David Hein ist auch nur auswärts, obwohl du inzwischen eine Küche hast. Du hast ja eigentlich nie eine Küche gehabt, da bist du umgezogen. Jetzt hast du eine Küche, nutzt du trotzdem nicht. Nee, ich wüsste nicht wofür, weil ich hasse Kochen, literally. Also, weil das ist für mich verschenkte Zeit. Aber ich bin ja trotzdem ein Mensch, der gesund lebt. Weil, also, ich habe jetzt heute, was ich heute gegessen habe, ist zum Frühstück hole ich mir dann immer einen Kaffee und was irgendwie Gesundes, zum Beispiel so einen kleinen Protein-Snack aus Ei oder Avocado oder so. Mittags habe ich Ramen gegessen, ist auch kalorienarm, und heute Abend habe ich mir einen Salat geholt beim Rewe an der Salatbar. Also ich kenne so meine Spots, wo ich genau weiß, da kriege ich mal was Fettiges, wenn ich Bock drauf habe, wenn ich es mir auch erlauben kann. Hier kriege ich mal was Süßes, aber eigentlich achte ich darauf, mich gesund zu ernähren. Das Problem ist eher, es war mal eine Zeit lang, stand das im Raum, dass ich möglicherweise gegen Inhaltsstoffe oder gegen gewisse Lebensmittel allergisch sein könnte, weil ich oft Magenprobleme hatte. Und das auszusondieren, ich bin dann zu einer Ernährungsberaterin gegangen und die hat gesagt, ja, was essen Sie denn so am Tag, was ist denn da so drin? Und ich meinte, weiß ich nicht. Alles. Ja, ne, weil es kann ja alles drin sein. Wenn ich zum Asiaten gehe, sehe ich dann da, ja okay, da ist eine Nudel drin und da ist eine Lauchzwiebel drin. Aber der Rest kann ja alles Mögliche zusammengepanscht sein. Und dann meinte sie, ja, dann müssen Sie das umstellen auf Kochen. Und dann bin ich nie wieder hingegangen. Weil ich dachte so, nee, also dann habe ich lieber Magenschmerzen. Ja. Fühle ihn. Die Magenschmerzen Tanzverbot auch. Hier mal ein Zitat von ihm. Der Körper kann doch nichts verwerten von diesem ganzen Müll. Ich kacke 8-mal am Tag, weil nichts, was ich esse, wertvoll ist für den Körper. Er kackt 8-mal am Tag, weil er nichts isst, was wertvoll ist für seinen Körper. also das ist ein Riesenproblem für Kilian, Tanzverbot. Aber was ich echt schön finde an dem Video ist, also er sitzt da und sagt halt Sachen wie, ich sitze hier in einem Auto und rede einfach und ich muss richtig schwitzen. Der ist ja alles mit Zucker versetzt. Ich erinnere mich noch, als Teenager haben wir das auch, wenn wir vom Counter-Strike-Spielen gekommen sind oder was wir auch immer gemacht haben, oder abends auch selbst von einer Party, sind wir noch danach zu McDonald's. Und du hast dann immer, egal in welchem Burger du gegessen hast, du hast immer diesen leichten Zuckergeschmack drunter gehabt, weil die alle möglichen Geschmacksverstärker und so da reinpacken, damit du wiederkommst. Die machen dich halt auch süchtig mit dem Schrott. Witzigerweise, glaube ich, hat jeder Mensch im Leben ein Alter, das er überschreitet, wo er dann nicht mehr hingeht. Also ich kenne niemanden, der sagt so, ich gehe noch zum McDonald's. Aber das Ding ist auch immer voll. Ich wohne ja am Hauptbahnhof. Ja. Und jeden Tag sind da Schlangen. Ich verstehe das immer noch nicht, dass die immer noch Sachen verkaufen. Ja, also ich gehe da wirklich nur hin, wenn es halt die Option ist, weil man halt irgendwie am Bahnhof ist und es gibt nichts anderes. Ich versuche das zu vermeiden. Ist halt auch vegan jetzt. Ich hab tatsächlich jetzt in Leipzig. Das war tatsächlich das, was ich in Leipzig gegessen habe. Ich habe den veganen Burger von McDonald's probiert. Den hatte ich bisher noch nicht gegessen. Der soll aber richtig räudig sein, habe ich gehört. Ja, war halt einfach wie so ein Burger halt, ne? Ja. Aber genau, also was ich toll finde, ist, er macht in diesem Video eigentlich das ein langes ist Ding. Ist ein Hilfeschrei, ist gleichzeitig ein Hilfeschrei. Es ist aber auch ein riesiger Aufruf an seine Community, weil er sagt ganz oft, macht das nicht, hört auf, wenn ihr mich als Vorbild seht und denkt, ich will so essen wie Tanzverbot, macht das nicht, das tötet euch. Ich bin 22 und habe halt jetzt schon solche gesundheitlichen Probleme. Mein Uropa hat noch bis 95 gelebt. Ich bin froh, wenn ich es bis 30 schaffe. Oh, also, kennst du diese Doku, Super Size Me? Ja, das ist Tanzverbots Leben anscheinend. Ja. Der isst, glaube ich, mehr bei McDonald's als in der Doku. Also falls ihr das nicht kennt, ich weiß nicht, Morgan irgendwie heißt der Typ, macht sich in der Doku, setzt er sich das Ziel, sich, ich glaube, einen Monat, sich nur von McDonald's zu ernähren. Und er muss das, glaube ich, abbrechen oder er kommt sogar bis zum Ende, aber In diesem Monat verschlechtert sich sein Gesundheitszustand so drastisch, dass die Ärzte sagen, noch einen Monat länger und er hätte sich zu Tode gefressen. Ja, und das ist anscheinend genau das, was bei Tanzverbot passiert, weil er sich wohl nur von den Leberkässemmeln von der Tanke und von McDonald's ernährt. Ja. Und das hat auch Unge mitbekommen. Ja, das habe ich schon auch gesehen. Und Unge hat dann in einem Livestream ihn angerufen und hat ihm angeboten, dass er für 3 Monate bis zu einem halben Jahr zu ihm kommen kann und er ihm dann ein Abnehmprogramm designt und mit ihm Sport macht und mit ihm sich gesund ernährt, um ihn wieder richtig hinzukriegen. Aber Unge ist doch selber ziemlich füllig geworden jetzt auf Madeira. Also wenn du dir mal die aktuellen Bilder und Videos anguckst, er ist ganz schön auseinandergegangen. Also ohne das ihn da body shamen zu wollen, aber wenn ich jetzt davon ausgehe von diesen Kommentaren, wenn er sich da jetzt als Instanz für ich weiß, wie man gesund lebt, sieht, dann lügen zumindest die Bilder. Also er ernährt sich, glaube ich, schon ausgewogen und gesund nach eigenen Aussagen. Aber auf jeden Fall, lebt er nicht von McDonald's, weil er ist ja auch Veganer. Und er hat ihn auf jeden Fall eingeladen und Tanzverbot hat auch schon zugesagt, er will mit seinem Auto die ganze Strecke dahin fahren und dann mal ein paar Tage da verbringen und sich das erstmal angucken und dann entscheiden. Ich finde das tatsächlich ein bisschen vermessen, so, weil ich finde das schwierig. Ne? Die beiden haben ja große Communities und der eine sagt, ich bin krank. Und der andere sagt, hey Bro, ich mach dich wieder gesund für Klicks. Ja. So, sicherlich ist es ein bisschen hart, ihm zu unterstellen, er mache es nur für Klicks. Aber was Tanzverbot in erster Linie braucht, ist ein Arzt. Und zwar nicht nur einen, der ihm mit seiner Gesundheit hilft, sondern auch mit seiner mentalen Gesundheit. Weil der hat definitiv ein tiefer liegendes Problem. Gerade auch, weil Ess- und Fresssucht Das ist eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Und es er sagt ja auch, er ist süchtig. Ja, du kannst das nicht bekämpfen mit, ich fahre mal zu meinem Bro Unge und setze mich dann da zu ihm, während er 24 Stunden WoW live streamt. Wenn er nach den 6 Monaten fertig ist, wie es dann wieder aussieht, wenn er wieder allein in Berlin ist. Aber schon mal gut, dass er es versucht. Ich glaube, das ist halt schon mal Lass ihn anrufen und ihm jetzt sagen, hey, komm zu uns und besser, wir gehen mit dir zur Psychotherapie. Besser so Support als keinen. Vielleicht kann das ja dann noch dazukommen. Ich habe tatsächlich so ein bisschen ist schon wieder mein Skepsis-Radar an. Wir wissen, auch das müssen wir ja einführen. Weil die Story einfach zu gut ist. Ne? Also, dass er sozusagen, er macht so ein Video, was ja eigentlich auch so ein bisschen untypisch ist, weil sonst feiert er eigentlich immer McDonald's und was er so isst und so. Ja. Und sagt so, ja, ich bin richtig dick. Und dann einen Tag später ruft ihn Unge an, komm auf die Insel. Einen Tag später sagt er, klar, ich komme auf die Insel. Ja. Also wenn das am Ende von der Techniker Krankenkasse oder sowas gesponsert ist, würde mich das nicht wundern. Ja, das ist ja das Ding. Also wenn du, gerade wie Tanzverbot hat ja am Anfang ausschließlich Videos gemacht, in denen er zu Penny gefahren ist und wirklich gröbsten Bullshit eingekauft hat. Und dann hat er ja vor der Kamera seine Mettbrötchen geschmiert. Diesen Siffel-Lifestyle hat er ja nicht nur gelebt, er hat ihn ja zelebriert. So. Und dann, klar, kann man auch einen Change of Heart haben, das will ich gar nicht sagen, aber ich sehe das schon wie du. Es ist schon sehr komisch, wenn da zwei große YouTuber plötzlich auf so ein Ding machen und da auch da wieder zu signalisieren der Community, ey, mach das nicht, weil das ist ungesund, ist gut, aber ich glaube, wer zum Beispiel in der Community auch in so einer Situation ist, dem sollte man eher sagen, dass da andere Hilfe notwendig ist. Ja, aber Mal gucken, wie es da weitergeht. Mal gucken, also wie es weitergeht. Es ist ja es ist zumindest ein Schritt und das ist ein positiver Schritt. Also jemand, der sich vor der Kamera zu Tode gefressen hat, hatten wir in YouTube Deutschland zumindest noch nicht. Ja, zum Glück. Was jetzt gerade die AfD hatte, war auch so ein kleiner Miniskanal, da hat sich niemand zu Tode gefressen, aber jemand hat den Tode angedroht, nämlich Alice Weidel. Die war in Weingarten, das ist in Baden-Württemberg, irgend so eine kleine Stadt, und die hat da eine Rede gehalten. Mhm. Und im Publikum war dann jemand, der hat mit der Hand so quasi so Kopf ab signalisiert. Weißt du, so wird er sich quasi so mit der Hand den Hals so durchschneiden. Mhm. Und das hat sie gesehen und da ist sie natürlich ausgerastet, weil es ist ja quasi eine Todesdrohung. Ja. und hat sofort ihn angeschrien, hat gesagt, so hier, dieser Mann, der muss aus dem Saal entfernt werden, der hat hier gerade so eine Kopfabgeste gemacht. So, es wurde mitgefilmt, die Kamera schwenkt, es rennen 5 so richtig krass aufgepumpte Männer in Anzügen auf ihn zu, wollen ihn aus dem Saal rausziehen. Sie rennt auch mit runter und so mit ausgestrecktem Zeigefinger rennt sie runter und zeigt die ganze Zeit auf ihn, hier mit dem Pferdeschwanz, ja da, und die ganze Menge klatscht und alle schreien, hau ab, also wirklich so direkt so, sie sagt einmal, der Typ muss weg, 5 Leute kommen, ziehen ihn raus und alle, ja, das ist richtig, bis dann eine irgendwann aus dem Publikum fragt so, hey, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er das gemacht hat. Und dann sagt Alice Weidel so, alles, weil sie tiefer stehen, das kann man nur von hier oben sehen, von der Bühne. Aha. Klar. Klar. Und dann betont sie auch noch mal ganz oft, dass die AfD ja hier die Demokraten sind, weil da kommt so ein politischer Gegner. Könnte sein, dass der Typ von den Grünen ist. Ich meine, klar, er hat einen Pferdeschwanz. Ne? Das ist natürlich dann logisch. Offensichtlich. Und die AfD wird sowas nicht machen und Leuten so eine Geste machen, nur weil sie politische Gegner sind. Ding ist nur, es war jemand von der AfD, also die AfD hat das gemacht und er hat ihn tatsächlich nicht gedroht. Das ist ein riesiger Alice Weidel-Fan wohl, also der ist wohl in diesen Kreisen da in Weingarten auch bekannt als Anhänger der AfD. Aha. Und warum wollte er denn den Kopf ab? Ja, wollte er nicht, er musste husten. Und hat sich dann auf die Brust? Er hat sich so halt so im Halsbereich auf die Brust gesessen, so weit weiter oben auf die Brust gehauen. Und das sah wohl von oben aus, aber von unten konnte man das nicht sehen. Ja. Von oben wohl so aus, als würde er quasi so seine Hand vorm Hals hin und her bewegen. Und das ging natürlich nicht. Und dann wurde er direkt unter Hau ab rufen raus. Stell dir mal vor, du bist dieser Typ. Du bist da so, geilster Tag deines Lebens, kannst Alice Weidel live sehen. Musst einmal kurz husten und sofort kommen 5 Leute und schlagen dich fast zusammen, während die ganze Menge schreit, hau ab. Und er so, ich musste doch nur husten. Ich möchte gerne hier bleiben bei euch. Ey, Mann, da kannst du ja froh sein, dass du auf keinem AfD-Parteitag in den letzten Wochen warst. Ja. Du bist ja nur am Husten gewesen. Einmal husten, schon vorbei. Ja, ich finde, wir hatten jetzt auch nicht drüber gesprochen, dass der Lucke ja auch rausgeworfen wurde, rausgebuht wurde quasi mehrfach. Es gab ein sehr schönes Gespräch, hast du das gesehen, beim Monitor? Nee. Beziehungsweise, wo waren die? Die waren bei Maischberger, waren die, glaube ich. Und ein Redakteur von Monitor hat sich dann mit dem ein Wortgefecht geliefert, was richtig, richtig gut war. Weil der Lucke immer wieder betont, so er hat die AfD zwar gegründet, aber unter völlig, also das waren ganz andere Zeiten. Er hatte, was dann später daraus wurde, das wollte er ja gar nicht. Und dieser Monitormann widerlegt ihn ständig mit Fakten. Und Lucke wird immer panischer, weil er merkt so, okay, der hat ja Argumente und kann das belegen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Ding. Also wenn ihr mal guckt auf der Facebook-Seite von Monitor unter anderem, ist dieses Gespräch rund 20 Minuten lang, weil er dann auch sagt, ich bin ja ausgetreten aus der AfD, als es so wurde. Und dann sagt er, nee, sie wurden gegangen. So, und dass also sich das jetzt hinterher zusammenzudrehen. Und es ist so schön, wie ruhig der bleibt und so. Das cool. Fand ich sehr gut. Wer übrigens nicht ruhig geblieben ist, ist ja immer wieder Montana Black. Und ich möchte das Thema Montana Black nochmal deswegen ansprechen. Wir haben diese Woche jetzt keinen Montana der Woche. Wir hatten jetzt auch auf der Tour nochmal darüber gesprochen, als kleines Update vielleicht auch nochmal für euch. Es stellte sich dann heraus, vielleicht erinnert ihr euch, in der letzten Podcast-Folge sagten wir, dass er von Twitch gebannt wurde für 7 Tage, weil er etwas gesagt hat, was nicht so cool ist. Jetzt stellte sich heraus, dieses nicht so coole Ding war das N-Wort. Und ich habe gestern, hast du das auch gesehen, uns hat das jemand reingespült in, uns hatte jemand, jemand hat gecaptured, was er gemacht hat. Also er spielt, wird erschossen. Aber das war aus dem, ach so. Genau, er wird erschossen, in irgendeinem, ich glaube in Call of Duty. Aha. Und brüllt dann ganz laut, ey du! Und das sagt dann das N-Wort. Und zwar richtig. Also nee, das hab ich auch gesehen, aber das kann ja gar nicht das gewesen sein, für das er gebannt wurde, weil da gab es eine Facecam von ihm. Ich glaube, das war ein älteres Ding, das war von FIFA irgendwas. Ach so, okay. Ich dachte, ich hatte das jetzt für das Ding schon gehalten. Und da hatte jemand, der bei uns auf der Tour war, der hatte gefilmt, wie wir mit Rezo darüber gesprochen hatten. Und das hat er darunter geteilt. Und wir hatten jetzt mehrfach im Forum Leute, die uns geschrieben haben, aber auch auf der Tour gab es immer mal wieder einen, der gesagt hat, hey David, warum siehst du denn das mit Montana Black so krass? Und der Robin, der sieht das ja richtig, aber David würde ja regelrecht Hetze betreiben. Hier, heute war es wieder einer. Lese es mal ganz kurz vor. Ich höre mir praktisch jeden eurer Podcasts an, bin also auch ein Fan, vor allem aber von David Hein, dem ich auch auf YouTube und Letterboxd folge. Aber langsam bin ich nicht mehr komplett einverstanden mit eurem Montana Black-Gehate, weil ich das Gefühl habe, dass ihr euch nicht mal annähernd genug mit ihm beschäftigt. Vor allem David Hein sieht in ihm immer nur das Schlechteste, gibt ihm überhaupt keine Chance. Dabei muss er sich nur einmal anschauen, wie er zum Beispiel seine Familie, vor allem seine Großeltern behandelt, um zu erkennen, was für ein Mensch er ist. Er hat eine schlimme Vergangenheit mit Kokain, Cannabis und Alkoholabhängigkeit und ist genau deswegen so anfällig, wieder in eine neue Sucht zu verfallen. Auch die Leute in seinem Umfeld behandelt er mit sehr viel Respekt. Sogar zu Wildfremden ist er manchmal höflicher, als ich mir das von Rob Bubble oder Hein je vorstellen könnte. Oh. In einer Story, die er erzählt hat, war er Beobachter eines kleinen Autounfalls und war der Erste, der den Leuten geholfen hat. Jada, jada, jada. Wenn ich jetzt eine Story mache, ey Leute, übrigens neulich, ja, war ich brennender Kindergarten. Da bin ich reingerannt. Niemand wollte helfen. Vor allem das Ding mit seiner Oma, das habe ich tatsächlich auch auf der Bühne bei der Tour öfters mal wieder angesprochen, weil er seiner Oma neulich einen neuen Kaffee-Vollautomaten geschenkt hat. Und dann hat seine Oma ein schönes Herz-Emoji zurückgeschickt. Ja. Solche Sachen postet er natürlich dann auch gerne auf Twitter. Das ist aber der Beweis. Warum kritisieren für solche Sachen wie rassistisch sein oder Frauen im Fitnessstudio belagern oder Frauen als Schlampen bezeichnen oder Glücksspiel verleiten, wenn man selber eine Suchtvergangenheit hat und das weiß, wenn man schon mal bei einem Autounfall der Erste war und seiner Oma einen Kaffee-Vollautomaten geschickt hat. Also ich möchte David, was fällt dir ein? Wie kannst du da kritisch sein? Ich möchte das jetzt gerne ein für alle Mal klären, weil ich es auch ehrlich gesagt leid bin, jede Woche mich überreden lassen zu müssen. Also es gibt immer wieder Leute, die nicht verstehen, dass es meine Meinung ist. Und die hab nicht ich mir geformt, sondern die hat Montana Black ganz alleine in den 2 Jahren, in denen wir diesen Podcast jetzt machen, hat er das alleine geschafft. Weil wir alle 2 Wochen reden wir hier über diesen Typen. Und ein anderer User hatte neulich geschrieben, der Montana sei ja so empathisch, wie wir denn das nicht sehen können. Und ich muss da auch, ich hatte ihm das geschrieben, also das, was er mit Empathie verwechselt, das ist für mich schlechtes Gewissen. Der Montana Black hat immer nur dann Empathie, wenn ihn zum Beispiel sein Lieblingsfitnessstudio rauswirft oder wenn es wirklich Konsequenzen für ihn gibt, zum Beispiel wenn Twitch ihn bannt. Aber das auch immer erst hinterher. Und ein schlechtes Gewissen, das haben auch Hunde. Die wissen auch, die dürfen nicht auf den Tisch kacken. Und wenn du dann da hingehst und sagst so, da hat Waldi, was habe ich dir gesagt, dann zieht er den Schwanz zusammen, damit du nicht mit ihm schimpfst oder böse bist. So, und Montana Black müsste eigentlich, wenn er denn wirklich empathisch wäre, müsste er verstehen, dass du Frauen eben nicht so behandelst, dass du keinen rassistischen Bullshit in Livestreams erzählst. Generell, dass du nicht einfach sagen kannst, ich will kein Vorbild sein oder eben, wenn du weißt, dass du ein Problem mit Sucht und Glücksspiel hast, dass du das dann nicht deiner jungen Community irgendwie vorspielst. Und ich bin es müßig, finde es müßig, jede Woche mir das irgendwie anhören zu müssen oder erklären zu müssen. Wenn ihr diese Meinung nicht teilt, dann ist das okay. Ja. Dann ist das vollkommen okay. Ich finde es aber auch okay. Also ich finde es auch dramatisch, wenn man sagt, so, ich höre einen Podcast nicht gerne, weil da ist jemand, der hat eine andere Meinung als ich. Oder immer weniger gern. Also wenn das ein Problem ist, dann muss ich sagen, dann gibt es so viele andere Optionen, die du mit deiner Zeit anfangen kannst. Ich will jetzt gar nicht hier diese Keule rausholen, aber hört doch bitte auf, Leute. Wie oft passiert dir das denn, dass Leute dir schreiben, dass das sich so triggert? Jede Woche, Robin. Was? Also es ist ja nicht nur dieses Thema. Es sind ja bei mir sowieso immer dieses, du hast Film XY, du findest ja alles blöd. Ist ja klar, dass David Hein dieses Spiel nicht gut findet, er findet ja alles blöd. So diese Nummer, an die habe ich mich schon gewöhnt, dass Leute der Meinung sind, ich würde immer alles negativ sehen. Aber dieses Montana Black Ding, das nimmt gerade Überhand, weil ich dann auch Private Messages bekomme. Und auf der Tour gab es auch 2, 3 Leute, die das irgendwie angesprochen hatten. Wir hatten ja so eine FAQ-Runde. Es war immer wieder so, hey, warum hatest du Montana Black? So stand dann immer mal wieder darauf. Und ich verstehe gar nicht, wenn man diesem Podcast zuhört, dass man da nicht selbst zur Conclusio kommt. Also jemand, der alle 2 Wochen von der Polizei eingeladen wird und alle 2 Wochen etwas macht, wo man sich fragen muss, was ist mit ihm, dann dann, ne, also er hat dieses Bild, was ich von ihm habe, schon selbst geformt. Ja. Und da kann niemand mich da kann mich niemand überzeugen von euch, dass es nicht so ist, außer Montana Black. Der ist der Einzige, der dafür sorgen kann, dass ich meine Meinung vielleicht ändere. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Montana Black überhaupt nicht dazu imstande ist, das zu ändern, weil er einfach so ist. Für mich ist der einfach ein Prolet, der zu Reichtum und Ruhm gekommen ist und das jetzt vor dem Mikrofon ausleben kann. Und Punkt. Und wir werden deswegen hier noch alle zwei Wochen was davon hören und wir werden jedes Mal was dazu sagen. Und ich hoffe, ihr kommt damit klar. Denn wenn nicht, wird das sehr anstrengend für euch. So, das wollte ich jetzt einmal sagen, damit ich diese Kommentare nicht mehr beantworten muss. David ist richtig, kriegt richtig böse Kommentare. Es nervt mich langsam, weil ich kann nicht verstehen, dass dieses Problem haben wir ja ständig, dass Meinungen nicht mehr akzeptiert werden, dass Meinungen dann entweder niedergeredet werden, kleingeredet werden oder dass sie, auch das ist eine Form von Respektlosigkeit, jemandem seine Meinung nicht anzuerkennen und dann ihm sie versuchen auszureden. Und das brauche ich nicht, das möchte ich auch nicht, verbitte ich mir. Deswegen habe ich eine andere Meinung als du. Ja, aber dann bitte wenigstens mit Argumenten kommen und nicht mit, der hat seiner Oma mal einen Blumenstrauß mit nach Hause gebracht. Das heißt trotzdem nicht, dass er ein Rassist sein sollte vor dem Mikrofon. Vielleicht darf er das ja auch bald beim Mixer sein. Da hat er so leicht jetzt schon angedeutet letzte Woche, dass er dahin will. Da können wir noch mal kurz ein kleines Update machen, damit alle, die da auf dem neuesten Stand sein wollen, das auch wissen. Es sind jetzt wieder zwei Leute von Twitch abgeworben worden, nämlich Shroud, so der zweitgrößte Streamer nach Ninja jetzt, und King Goliathan, das ist so der größte Destiny-Streamer. Also das heißt, Microsoft holt sich da fleißig die Leute und es gibt die Theorie, dass sie das machen für Halo. Wenn das neue Halo rauskommt. Aber das muss sich ja Milliarden kosten, oder? Also auf jeden Fall Millionen. Also die Theorien sind, dass das, also ich denke mal, so ein Ninja oder so ein Shroud, das wird schon wahrscheinlich ein zweistelliger Millionenbetrag gewesen sein. Mich wundert das wirklich sehr, weil du bist einer der größten auf einer Plattform und dann bietet man dir an, hey, unsere Plattform, da ist noch niemand. Und wir können dir auch nicht sagen, wie viele Zuschauer dann bei dir bleiben. Hier ist ein Geldbetrag, würdest du das, also wenn zu uns jetzt jemand kommen würde und sagen würde, den Podcast woanders machen, wo wir überhaupt nicht wissen, ob jemand zuhört nacheinander. Ich würde sagen, nein. Also aber es sind natürlich auch Beträge, die man uns anbieten würde, die nicht im Millionenbereich liegen. Das ist das Ding. Also ich glaube, wenn jemand kommt und sagt, hier sind 10 Millionen und du bist jetzt 2 Jahre an uns gebunden und du würdest in den 2 Jahren wahrscheinlich weniger als 10 Millionen verdienen, dann ist das halt so eine Sache, wo wir sagen, okay, ich versuche das. Es gibt nämlich auch, ich habe das bei Ninja noch mal gelesen, tatsächlich hat seine Frau, die auch seine Managerin ist, sich da noch mal zu geäußert und meinte, sie waren die Größten der Plattform. Und er war der Star dieser Plattform. Da wegzugehen, ist halt eigentlich schon ziemlich dumm. Mhm. Aber sie haben halt jetzt auf Mixer, das ist auch eine Sache, die Shroud sagt, das ist auch eine Sache, die King Goliathan gesagt hat, halt Input auf dem Plattform-Level. Also sie können jetzt wirklich sagen, hey, dieses Feature hätte ich gerne und dann bauen die denen das. Mhm. Und können da diese Plattform von Anfang an mitgestalten, anders als auf Twitch, wo das ein oder andere Ding vielleicht nicht so lief, wie sie es gerne gehabt hätten. Plus angeblich, ist ja auch eine Sache, über die sich Montana Black immer aufregt. Kann man Rassist sein? Nee, haben sie schon öfters mal also hat selbst ein Ninja wohl keine Antwort von Twitch bekommen, obwohl es wichtig gewesen wäre, auch für Kooperationen. Also wohl halt Sachen mit Merchandising oder Lizenzierungsdeals und so weiter nicht geklappt haben, weil Twitch da entweder nicht reagiert hat oder sich dagegen gesträubt hat. Und das ist halt eine Sache, wo sie sich dann auch gehofft haben, dass das bei Mixer besser läuft. Und wenn du dann auch noch die finanzielle Sicherheit hast, zu sagen, ich gehe da weg, plus vielleicht auch beweisen kannst, ich habe mit meiner Reichweite komplett ein neues Ding aufgebaut. Vielleicht macht's, aber auf jeden Fall sind da jetzt ein paar Leute mehr und ich bin mal gespannt. Ich meine, in Deutschland gibt es ja auch ein paar größere Streamer, Montana Black vorne an, aber auch eine Trimax, Pizmeet, Kong, gibt ja einige, die da groß unterwegs sind. Ja. Bin mal gespannt, ob die das jetzt noch weiter hochfahren und irgendwann dann auch mal Leute aus Deutschland holen oder so. Hatte Pete nicht letzte Woche irgendwas getwittert, dass die Rundfunklizenz künftig den Streamern entzogen würde, wenn du nicht eine gewisse Mindestanzahl irgendwie erreichst? Nein, das hast du genau andersrum verstanden. Also es gibt den neuen Rundfunkstaatsvertrag jetzt in der nicht Vorlage, wie es vielleicht werden wird. Und da brauchst du nur noch eine Lizenz, wenn du über 20.000 durchschnittliche Zuschauer pro Stream hast. Und das hat in Deutschland tatsächlich nur Montana Black. Oder vielleicht noch ein, zwei andere Leute. Aber das würde quasi bedeuten, dass es eigentlich umgekehrt ist. Dass also quasi in ganz Deutschland braucht niemand eine Rundfunklizenz außer Montana Black. Und der muss sich dann wegen der Lizenz an krasse Regeln halten, wie zum Beispiel kein Glücksspiel mehr zu streamen. Das wäre wirklich lustig. Ja. Genau, aber es gibt noch ein anderes Thema, was, glaube ich, so das Unschönste, also wirklich, ich glaube, das ist das schlimmste YouTuber-Thema aus Deutschland, was wir je hatten. Und zwar, wirklich hat das jetzt ein Level erreicht, wo ich gedacht habe, dass wir das mal lesen müssen, ist ja wirklich krass. Und zwar Anklage erhoben gegen YouTuber und Influencer. Übrigens beide Male in Anführungsstrichen geschrieben, so von wegen so ein YouTuber. Und das ist eine offizielle Polizei. Das ist eine offizielle von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Und zwar Anklage erhoben wegen schwerem sexuellen Missbrauch minderjähriger Fans. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen den 25-jährigen Yunus W. wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, Vergewaltigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung erhoben. Oh, krass. Im Zeitraum zwischen August 2018 und Juni 2019 soll er in 5 Fällen minderjährige Mädchen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen in seinem PKW sexuell missbraucht und körperlich misshandelt haben. Die geschädigten Mädchen sollen sich im Hinblick auf den Bekanntheitsgrad des Angeschuldigten als YouTuber und Influencer, im Hinblick auf die Aussicht auf ein gemeinsames YouTube-Video, auf die Treffen eingelassen und über Social-Media-Kanäle mit dem Angeschuldigten verabredet haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft, da wohl auch schon länger. Komplett anderes Thema, David. Wusstest du, dass Yo Olli Yunus mit Vornamen heißt? Nee. Ach, das ist ja interessant. Das ist ein spannendes Thema, ne? Also ja. Können wir auch mal drüber reden. Tatsächlich haben das jetzt einige Leute schon offengelegt. Bei der Bild konnte man es tatsächlich auch lesen. Deswegen, glaube ich, bewegen wir uns da jetzt nicht in gefährliche Gewässer, wenn wir sagen, es steht der Vorwurf im Raum von anderen, nicht von uns, dieser Yunus W. wäre der YouTuber Yo Olli. Yo Olli ist ja in der Vergangenheit ist ja mehrfach aufgefallen, weil er hatte doch diese Videos gemacht, wo er für Geld, war das nicht irgendwie so ein Ding, wo er sagte, für 100 Euro darf ich dir an die Brüste fassen genau. Oder sowas? Ja, ja. Also es gab ja tatsächlich mehrere Videos, wo ihm Leute tatsächlich sowas quasi wegen der Videos schon vorgeworfen haben, weil er in den Videos halt Leute begrapscht hat und teilweise auch jüngere Mädchen. Und da waren so ein paar Sachen dabei, die halt echt nicht cool waren, schon in Videoform. Er hat inzwischen seine Videos auch alle irgendwie gelöscht. Also, wer auch immer Yunus W. ist, muss ja jemand gewesen sein, den man kennt. Der Reichweite hat, weil sonst wäre man ja, genau. Sonst wären diese Mädels nicht mit der Aussicht auf Berühmtheit da ins Auto gestiegen. Ich finde das ganz, ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Auch, weil ich natürlich eine Nichte habe in einem Alter, wo für die Mädels schon ganz doll. Also, sie erzählt mir das dann immer auch ganz stolz. Ja, und jetzt haben sie Rebecca Wing geschrieben und da meinte ich so, ja, wen guckt ihr so von den Kerlen? Und dann erzählt die all diese Namen auf, wo ich mich immer, wo ich Krätze kriege, regelrecht. Und wenn ich sowas höre, wird mir Angst und Bange, dass sowas auch auf so den eigenen Rahmen, in den eigenen Reihen passieren könnte. Aber natürlich mein tiefstes Beileid auch für die Mädels, die das betrifft, weil das ja auch massive psychische Schäden nach sich ziehen kann. Ja. Und auch gut, dass das jetzt Konsequenzen hat für ihn. Ne? Also es scheint ja irgendwie, diese Pressemitteilung wurde wohl zurückgehalten bis jetzt. Also es ist wohl schon länger in Untersuchungshaft. Man hat von ihm, also von dem YouTuber Yo Olli, der da möglicherweise mit zu tun haben könnte, hat man ja, ich glaube, der hatte diese komische Farce, das ist das letzte, worüber wir berichtet hatten hier bei den Lästerschwestern, der hatte diese komische Farce abgebrannt, wo er behauptete, er würde jetzt seinen Kanal. Er würde ein YouTube Original bekommen. Das war es irgendwie, genau. Sein Kanal wurde dicht gemacht. Genau, sein Kanal wurde gelöscht, weil YouTube den aus Versehen quasi oder absichtlich löschen musste, weil man den Kanal löschen muss, wenn man ein YouTube Original bekommt. Ja. Ja. Genau, das war die letzte Story, über die wir geredet haben. Und dann wurde sein Kanal mehrfach platt gemacht. Und danach war er zumindest weg vom Fenster. Und ich glaube, Yo Olli war auch so das letzte Mal, dass wir jetzt auch 2019 ein Thema hatten. Das hatten wir jetzt nämlich dieser Tage gerade erst mit Klängern auf der Tour besprochen, weil wir meinten so diese krassen Dinger, die fehlten dieses Jahr. Also es gab nichts mehr so, CSU war das der letzte ja. YouTube-Aufreger. Ja, oder wieso so, dieses Jahr der größte, den es je gab. Genau. Aber ja. Also, dass man solche, dass diese Asi-YouTuber sich dermaßen vergriffen haben, das war jetzt gar nicht mehr. Du hattest, glaube ich, dazwischen mal diesen Eunice Jones oder so, wie der mit hieß. Der irgendwie bei einem Dreh mit einer Waffe von der Polizei irgendwie. Nee, war das der gleiche? Es gab doch den einen, der, das war aber, glaube ich, schon letztes Jahr, der den Böller im Einkaufszentrum. Das war der auch beim Masturbieren irgendwie gefilmt wurde. Genau. Dann gab es den einen Prank gedreht hat mit einer Waffe und dann hat aber niemand informiert ja. Und dann haben alle gedacht, das wäre irgendwie ein Angriff. Aber oder, gefühlt nimmt das ab. Gefühlt nahm das ab. Ja. Aber das jetzt ausgerechnet dieser YouTuber, also dass möglicherweise Jo-Olli damit zu tun haben könnte, zumindest kann man hinterher nicht sagen, dass man es nicht hätte ahnen können nach dem Content, den er gemacht hat. Aber ja, kann man nur froh sein, dass so jemand aus dem Verkehr gezogen ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, also was da am Ende bei rauskommt. Ich hoffe so ein bisschen, weil ich habe das immer wieder gehabt, dass Leute gefragt haben, wann kommt das erste Mal, auch ich im Podcast hatte das, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich hatte neulich erst wieder mit jemandem gesprochen, der meinte, er wundert sich, dass es da noch nie in der YouTube-Welt so ein Ding gab. Und es gab früher schon Geschichten. Ja, ich habe immer wieder Vorwürfe, wir haben es auch hier schon ein paar Mal gesprochen. Wir hatten das immer wieder bei Namen, die ich auch tatsächlich kenne, Dinge, die man aber nicht beweisen kann, deswegen ist es Quatsch, darüber zu reden. Aber da geht es nicht um Vergewaltigung, sondern eher, dass sie quasi ihre Macht ausgenutzt haben, um minderjährige Fans quasi anzukriegen. Genau, wir hatten es ja zuletzt bei HWSQ irgendwie mal besprochen, genau, dass sowas, solche Fälle, aber sowas hatten wir noch gar nicht. Das ist auch meilenweit von dem entfernt, um das es hier geht, deswegen will ich das gar nicht erst in Verbindung bringen. Ja, krasse Sache. Ja, also das ist da News. Ansonsten vielleicht kommen wir noch zu einem positiven Thema, und zwar die vermutlich größte Kooperation von YouTubern in der Geschichte, und dann auch noch für ein positives Thema, und zwar Team Trees. Mr. Beast, der ja auch richtig durchgestartet ist in den letzten paar Jahren auf YouTube mit seinen richtig skurrilen, krassen Videos, wo er meistens einfach alles Geld, was er irgendwie mit dem Kanal einnimmt, wieder raushaut und sich damit auch sehr beliebt gemacht hat, weil er auch sehr coole Aktionen startet. Der hat 20 Millionen Abonnenten erreicht und hat als 20 Millionen Abo wurde er gechallenged von seiner Community, 20 Millionen Bäume zu pflanzen. Was natürlich quasi völlig unmöglich ist, das alleine hinzukriegen. Aber deswegen hat er sich zusammengetan mit über 600 YouTubern und auch immer mehr tun sich jetzt noch quasi da hinten anhängen, um 20 Millionen Dollar zu sammeln. Quasi ein Dollar pflanzt einen Baum. Mhm. Und dafür ist auch eine riesige Videoserie gestartet. Es gibt einen extra Spenden-Button unter diesen YouTube-Videos, was irgendwie so ein relativ neues Feature zu sein scheint, was ich da zumindest jetzt zum ersten Mal so in Action gesehen habe, dass du direkt unter dem YouTube-Video quasi so einen Spenden-Tracker hast und direkt spenden kannst. Auch ein sehr cooles Feature. Und das geht gerade richtig ab. Also das ist jetzt erst ein paar Tage gelauncht und jetzt sind schon über 8 Millionen von den 20, die sie erst bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres sammeln wollen. Elon Musk hat gestern 1 Million gespendet, einfach mal so. Alter, schwer. Was auch eine super lustige Story war, weil er wohl gerade in einem Rechtsstreit ist. Weiß nicht, wer sich erinnert. Es gab ja dieses Unglück in Thailand, wo er helfen wollte mit SpaceX-Technologie, diese gefangenen Kinder in diesem Untergrundtunnel, der irgendwie unter Wasser war, rauszuholen. Und dann gab es da irgendwie so einen Taucher, der die dann da rausgeholt hat. Und dann hat er diesen Taucher irgendwie als Pädophilen beschimpft. Mhm. Und der hat ihn dann verklagt. Und in diesem Rechtsstreit auf jeden Fall war wohl jetzt sein Argument irgendwie von den Anwälten, der hätte nicht viel Geld, das wäre alles in Aktien und deswegen können er dem irgendwie keine Strafe zahlen. Aha. Aber hat anscheinend einfach mal so eine Million, um was Gutes damit zu tun, natürlich, Bäume zu pflanzen. YouTube hat dann auch gesagt, dass sie irgendwie 1 Million matchen. Der CEO von Twitter hat 150.000 gespendet. Mr. Beast selber über 200.000. Und ganz viele YouTuber, auch Ninja, irgendwie mal hier 15.000. Und Ganz, ganz viele YouTuber haben sich angeschlossen und haben irgendwie auch ja da richtig gut gespendet. Und jetzt sind wir da irgendwie schon bei 8 Millionen. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Also, ob die 20 Millionen erreicht werden. Weil das wär wirklich, glaube ich, so die positivste Geschichte. Auch so viele YouTuber, die sich da zusammengetan haben. Und dann auch so externe Leute wie irgendwie den CEO von Twitter und Elon Musk dazu zu bekommen, damit zu machen, aus so einer YouTube-Aktion heraus. Mega. Eine sehr, sehr schöne, positive Story für ja. YouTube. Es wäre so super, wenn die diese Bäume alle im Regenwald, wo es so gebrannt hatte, gepflanzt werden, damit sie direkt wieder weggebrannt werden. Ja, die werden auf der ganzen Welt gepflanzt und tatsächlich auch, also es macht so eine Foundation, die es auch schon gibt, die sich damit auskennt. Und die Bäume werden tatsächlich dann auch der lokalen Fauna irgendwie angepasst, dass die halt dann alle überleben und so weiter. Also die Überlebenschance zumindest sehr groß ist. Also ich bin mal gespannt. Das ist also für den Klimawandel mega, ist natürlich, also das alleine wird den Klimawandel. Ist das wirklich für den Klimawandel das alleine, mega? Das alleine wird den Klimawandel jetzt nicht stoppen, aber Bäume zu pflanzen ist tatsächlich eines der besten Sachen, die wir tun können. Aufforstung ist super. Es fällt mir immer schwierig, gegen eine Sache zu schießen, wenn man es überhaupt so benennen möchte, die eine gute Sache ist. Aber wenn du überlegst, was man mit 20 Millionen Dollar Gutes bewirken kann. Ja, 20 Millionen Bäume pflanzen, das ist schon ziemlich gut. Ja, aber ne, also dann pflanzt man einmal 20 Millionen Bäume, aber was eine nachhaltige Lösung ist, das ja eben nicht so. Und wenn man in der Lage ist. Also die Bäume leben ja mehrere Jahrzehnte im Idealfall, dann wachsen da neue Bäume draus. So wie wir Menschen leben, Robin. Ja, aber so kannst du ja nicht argumentieren. Also ganz klar ist das natürlich nicht die einzige Lösung, ja. Aber müssen ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig gemacht werden. Aber hier tun sich ganz, ganz viele Leute mit sehr viel Reichweite und Einfluss zusammen und setzen damit schon mal ein Zeichen. Viele junge Menschen machen mit und spenden. Und ich glaube, da sind ja auch ganz viele Videos drumherum entstanden, die sich eben nicht nur mit den Bäumepflanzen auseinandersetzen. Ich finde es schöner, wenn diese Liste zum Beispiel nicht existieren würde, die wie so eine Top 10 ist, wer hat am meisten gespendet. Weil das ist so ein bisschen wieder so wie so ein Selbstgewichse, wer macht die größte Spende und hat dann viel mehr wieder mit, guck mal hier, ich zu tun, als mit wir tun gemeinsam ganz selbstlos für etwas. Absolut, aber ich bin mir relativ sicher, Elon Musk hätte nicht gespendet, wenn es diese Liste nicht gäbe. Okay, so kann man es auch sehen. Was trotzdem schade ist. Das sagt nichts Positives über ihn als Mensch, aber ja, also wenn es am Ende dient der Sache, ne? Also, ja, okay, ja. Na gut. Ja. Ich möchte noch eine Sache besprechen. Mhm. Die ist fast noch dramatischer als der Klimawandel. Und zwar regen sich da gerade meiner Ansicht nach völlig zu Recht. Ich bin ja Filmfreak, wie alle wissen. Die Regisseure in Hollywood aber auch überall anders auf. Ja. Denn Netflix hat letzte Woche angekündigt, dass sie mit einem Feature spielen oder mit der Idee spielen, ein Feature einzufügen, wo Filme und Serien sich künftig verschnellern lassen. Also du kannst sie nicht nur vorspulen, das ist ja oder zurückspulen, das ist ja jetzt schon das Ding, aber wie bei YouTube soll eine Funktion eingefügt werden, wo du zum Beispiel mit 1,5-facher Geschwindigkeit solche Sachen guckst. Ja. Das Argument ist, die Leute haben ja nicht so viel Zeit, den ganzen Content zu gucken. Also können sie sich die Serie und Filme ja einfach in doppelter Geschwindigkeit angucken. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Weil bei YouTube, also wir hatten jetzt gerade in Stuttgart, hatte Klängern das erzählt, weil wir haben ihn gefragt, wie schaffst du das für deine Videos immer auf aktuell? Und er meinte, er guckt alle Videos immer in doppelter Geschwindigkeit, damit er das alles durchsuchten kann. Und da muss man sagen, es gibt mehr als genug Videos, da ist sogar die 19-fache Geschwindigkeit zu lang. So ein Tanzverbot-Video von heute, du sparst halt die Hälfte der Zeit, um diese Infos jetzt mitzubekommen. Ich habe es nicht in doppelter Geschwindigkeit geguckt, aber jetzt im Nachhinein, warum habe ich es eigentlich nicht gemacht? Das ist ziemlich dumm von mir. Ja, so ein Wieso-Video, die 50 Minuten, um sich zum Beispiel die Zerstörung der CDU anzugucken, die sollte man auch einfach haben. Weißt du? Und, aber das Ding ist, das sind halt YouTube-Videos, da redet nur einer. Aber ein Film oder eine Serie, die sind ja, also du hast zum einen ja Hintergrundmusik, du hast einen Score, also ich weiß jetzt nicht, hier irgendwie eine neue Serie, die hier, da nimmt sich irgendjemand, keine Ahnung, ein riesiges Orchester und schreibt einen fetten ganzen Musikding dazu und dann kommst du hinterher und spielst es in doppelter Geschwindigkeit ab. Die ganze Foley-Artists, die Soundeffekte dafür bauen, du hast auch diese ganze Stimmung, also auch Pausen und dass das ganze Ding irgendwie wirkt und die Dialoge und auch die Emotionen irgendwie rübergebracht werden. Ja, ich habe das letztes Jahr schon. Wie soll das funktionieren? Ich hatte letztes Jahr in meiner Bestenliste der Filme den Film Annihilation bzw. Auslöschung mit Natalie Portman drin. Mhm. Und der kam sehr schlecht weg bei vielen Zuschauern. Weil sie ihn nicht in doppelter Geschwindigkeit geguckt haben. Nee, ich glaube eher, weil Netflix so ein Ding ist. Der ist ja exklusiv nur auf Netflix gelaufen, außer in den USA. Und ich verstehe, dass man den Film auch einfach nicht gut finden kann. Aber meine These war, dass ganz viele Leute zum Bügeln einfach sich gedacht haben, oh, Natalie Portman, den mache ich jetzt an. Dann gucken sie mal hier, dann gucken sie mal da. Ich sehe ja, wie Leute um mich herum oft Filme gucken. Ne, dann wird mal hier aufs Handy geschaut, dann wird mal da gemacht. Und dieser Film ist einer, da musst du dich drauf einlassen. Dafür brauchst du Konzentration und du musst diesen Film auch zulassen. Aber das tun viele ganze Leute nicht mehr, weil nur noch nebenbei konsumiert wird. Und jetzt soll dann quasi vorgespult werden. Und Leute wie Judd Apatow zum Beispiel, ist ein relativ großer Komödienregisseur, der hat auf Twitter unter anderem mit Aaron Paul, den kennt man von Breaking Bad, den Schauspieler, der jetzt in El Camino mitgespielt hat, oder auch Brad Bird, der ist bei Pixar früher gewesen, hat zum Beispiel, ich glaube, er hat die Unglaublichen gemacht und zuletzt auch ein paar andere Filme für Disney. Oder Peyton Reed, der hat die Ant-Man-Filme für Marvel gemacht. Und die haben jetzt gesagt so, hey, das könnt ihr nicht machen. Also hier schrieb jemand, ja, die Regisseure sollen sich mal nicht so haben auf diese Ankündigung, nachdem mehrere das geschrieben haben. Und Judd Apatow schrieb ihm dann, nee, so läuft das nicht. Das kann nicht sein, dass die Distributoren bestimmen, wie unsere Inhalte konsumiert werden. Na gut, am Ende entscheidet es ja der Konsumer, der sich entscheidet, möchte ich es mir in zweifacher Geschwindigkeit antun. Ja, aber wenn du es auch schon überhaupt anbietest, dann ist das ja auch eine Entscheidung, die du zum Teil auch für den Konsumer schon mittriffst. Und er bezeichnet das als Vertrauensbruch und dürfe so nicht toleriert werden. Und ganz viele Regisseure haben dann geschrieben, ja, sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um das zu bekämpfen und werden sich dann in ihre Verträge auch künftig reinschreiben. Dass das Feature rausgenommen wird bei ihnen. Dass ihre Filme zum Beispiel auch nicht auf Netflix laufen dürfen. Aber ich denke, ist ja wie darauf Kunst. Wird sich keiner einlassen. Also stell dir mal vor, du gehst in eine Galerie, wo jemand Gemälde aufhängt und darfst nur die Hälfte des Gemäldes sehen. Oder jemand, du gehst auf ein Konzert, aber jeder Song wird in doppelter Geschwindigkeit abgespielt. Da wird es dir weggenommen. Ich glaube, hier geht es weniger darum zu sagen, ey, die Plattform ist schuld, sondern eher, also klar ist hier auch die Plattform schuld. Ich verstehe den Ärger auf Netflix, aber ich glaube, ein grundlegendes Problem ist auch, dass Netflix diese Entscheidung auch getroffen hat, weil ganz viele Kunden das wohl gefordert haben. Und das ist ein das ist doch schon ein grundlegender Gedankenfail, wie ich möchte finde. Ganze Staffel bingen, aber ich habe nur Zeit für eine halbe. Ja. Kann ich sie mir in doppelter Geschwindigkeit angucken? Ja, dann lass es halt sein. So, also, guck halt den Rest morgen. Ich weiß. Ich für manche Dinge muss man sich dann auch einfach die Zeit nehmen. Und ich kann total verstehen, als Klängern zum Beispiel das auf der Bühne sagte, weil er hatte mir kurz vorher gratuliert zu meinem neuen Video und sagte dann 5 Minuten später auf der Bühne, ich gucke übrigens alles in doppelter Geschwindigkeit. Da hatte ich so, na super, ich setze mich 2 Wochen hin, um zu recherchieren und du verstehst wahrscheinlich nur Gradius und kriegst so ein bisschen die Zusammenhänge mit, aber so richtig erfassen kannst du das dann auch nicht mehr. Zumal die meisten irgendwie nebenbei noch zocken und da andere Dinge tun, die sie eh schon ablenken. Ich höre das ja immer wieder. Ich habe das Video in einem Bild geguckt, aber was du gesagt hast, hat mich total beruhigt, weil ich deine Stimme so schön finde. Da denke ich mir immer so, okay, dann kann ich ja künftig die Bilder weglassen. Ja, dafür haben wir den Podcast. Ja. Also ich verstehe den Ärger der Regisseure da total. Ich als Filmfan finde das sowieso ganz schön erbärmlich, wie Filme zum Teil konsumiert werden. Leute, die mir erzählen, ich bin großer Filmfan und dann zeigen sie mir, dass sie den neuen Marvel-Film auf dem Handy geguckt haben oder im Flugzeug. Im Flugzeug verstehe ich es noch. Ich habe auch schon ganz viele Filme im Flugzeug geguckt, aber ich würde mir definitiv nicht den neuen Terminator-Film im Flugzeug angucken, sondern warten, bis ich in irgendeinem Kino sitze. Ja, aber vielleicht müssten die Kinos dafür anbieten, dass man den Film in doppelter Geschwindigkeit angucken kann. Damit sie schneller zu Hause sind. Der Babysitter hat abends nur 1 Stunde Zeit. Das ist ein Problem, was habe ich. Deswegen kann ich nicht so oft ins Kino gehen. Ja, aber dann geh nicht ins Kino. Dann lass es sein. Nee, also, ich möchte es in doppelter Geschwindigkeit angucken. Gut. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge des Podcastes. Und weisen noch mal darauf hin, dass wir nicht von Aliens gesprengt wurden. Aber es könnte jeden Moment soweit sein, zumindest wenn man Krieg der Welten der neuen TV-Serie glaubt. Ab dem 6. November